Heute bei Hitradio FFH. Alle Infos zu den Hilfs- und Spendenaktionen für die Ukraine gibt's bei FFH im Web und in der App. So heart drives me wild. I'll come a little closer to the other side. I love it when you go wild. I love it when you go wild. You know that I want it all. You know that I want it all. And no words express the thoughts that are in my mind. I love it when you go wild. I love it when you go wild. I said, hey, I never know. You know it draws me in. I love the love we're in. I love this love we're in. I know there's a God above and she won't mind. 'Cause she made you wild. Yeah, she made you wild. I said, hey. Ich will in unser Lieblingsland. Ja, genau, in unser Lieblingshotel. Gleich in der ersten Ferienwoche. Geht das noch? Na klar geht das. Mit FTI. Familienurlaub ins Lieblingsland, Lieblingshotel und das mit dem besten Flug. Nur jetzt mit bis zu 50% Frühbucherrabatt. Und das Beste, die Quarantänepflicht für Kinder nach dem Urlaub entfällt. Jetzt früh buchen im Reisebüro oder auf fti.de. Richtig was gönnen? Nicht, wo alles teurer wird. Schluss mit billigen Ausreden. Bei Aldi gibt's günstige Marken-Highlights. Diese Woche 26% sparen mit Toffifee. 250 Gramm nur 1,99 Euro. Qualität bleibt oben, Preis bleibt unten. Bei deinem Aldi. Laut Handelsblatt erneuter Preis-Leistungssieger des Jahres in der Kategorie Lebensmittel-Einzelhandel. Wow, du siehst toll aus. Hast du ein Date? Ja, in der Toskana. Bitte, wo? In allen Möbel-Martin-Einrichtungshäusern sind ab sofort wieder unsere Restaurants Toskana für Sie geöffnet. Täglich ab 10 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Möbel-Martin. Besser leben. Willkommen bei der Rewe-Preisverleihung. Der heutige Sensationspreis geht an Red Bull Energy Drink. Koffeinhaltig. Die 0,25 Liter Dose für nur 85 Cent. Zuzüglich Pfand. Und der Knallerpreis geht an Haribo Fruchtgummi oder Lakritz. Die 200 Gramm Beutel jetzt für nur 65 Cent. Rewe, dein Markt. Heute sind 72 Millionen im Euro-Jackpot. Jeden Tag Sonne am eigenen Strand oder ein Chalet in den Bergen? Ach, einfach beides, weil ich es kann. Mitspielen und die Chance auf 72 Millionen im Euro-Jackpot nicht verpassen. Jackpot-Fieber. Jeden Freitag. Überall bei Lotto und auf lottohessen.de. Chance 1 zu 95 Millionen. Die frische Knüller zum Wochenend-Countdown bei Edeka Südwest. Blumenkohl, das Stück für 99 Cent. Und an den Bedientheken Putenschnitzel oder Brust, das Kilo für 6,99 Euro. Und Cœur de Lion Tortenbrie, 100 Gramm für nur 44 Cent. Edeka, wir lieben Lebensmittel. Läden leer? Nicht bei uns. Jetzt eins von 25.000 Bikes sichern. Fahrrad XXL Franz in Griesheim bei Darmstadt und Mainz. 5 von 9 mittlerweile. Das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt hat Lara Hofmann. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Morgen. Hessens Kliniken rufen zu Blutspenden auf. Die Uniklinik Gießen etwa rechnet kommende Woche mit den ersten Kriegsverletzten aus der Ukraine und stellt sich auf Schussverletzungen und schlimme Wunden ein. Für uns vor Ort ist FFH-Reporterin Anne Schmidt. Ja, gleich macht hier die Blutspende direkt in der Klinik für Transfusionsmedizin auf. Noch ist es aber ganz ruhig. Der Chef der Unfallchirurgie der Gießener Uniklinik sagt mir, er glaubt, dass man doch viele Blutkonserven brauchen wird. Ich habe aber auch mit dem Deutschen Roten Kreuz gesprochen. Dort heißt es, wer regelmäßig Blut spendet, bitte dabei bleiben. Blutkonserven seien ja nur begrenzt haltbar, rund 6 Wochen. Man brauche also immer wieder neue. Links zum Blutspenden, auch bei uns in Web und App, Anne Schmidt, Gießen. In der von russischen Truppen eingekesselten Stadt Mariupol berichten Hilfsorganisationen unterdessen von ersten Kämpfen um Lebensmittel. Die Lage werde immer unerträglicher und die Menschen hätten weder Wasser noch Medikamente, heißt es. Es soll außerdem Medienberichten zufolge neue Luftangriffe gegeben haben. In der Stadt Dnipro sei mindestens ein Mensch getötet worden. Alle aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg sehen Sie immer auch bei uns im Web und in der App. Anklage in Frankfurt gegen ein mutmaßliches IS-Mitglied. Dem 28-jährigen Syrer werden unter anderem Kriegsverbrechen vorgeworfen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Laut Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sitzt er schon seit letztem August in Untersuchungshaft. Hitradio FFH, Wirtschaft aktuell. Die Corona-Omikron-Variante hat am Frankfurter Flughafen im Februar für neue Einbußen gesorgt. Laut Betreiber Fraport gab es rund 2 Millionen Fluggäste, fast 89.000 weniger als im Januar. Die schnelle Verbreitung der Omikron-Variante bremst die Nachfrage schon seit Ende vergangenen Jahres aus. Allerdings seien die Passagierzahlen immer noch mehr als 200% höher als vor einem Jahr im Lockdown. An den Aktienmärkten bleibt die Lage angespannt. Der DAX wird vor Börsenstart leicht im Plus erwartet. Und wie sieht's mit Ihren Finanzen aus? Sie wissen ja, wenn's um Geld geht, sind wir für Sie da. Die Finanzexperten Ihrer Sparkassen in Hessen. Der FFH-Staupilot. 3 vor 9 haben wir es. Guten Morgen auf die Straßen. Es hat sich zum Glück ganz gut entspannt. Also das, was wir hatten heute früh, hat sich fast alles aufgelöst. Die A3 ist noch aktuell. Frankfurt-Köln am Frankfurter Kreuz. 2 defekte Autos in der Abfahrt zur A5 Richtung Darmstadt. Und die B3 Bad Vilbel-Frankfurt zwischen Bad Vilbel Süd und Bräungesheimer Dreieck weiter 4 Kilometer Stau. Da sind 3 Autos ineinander gefahren. Die linke Spur ist weiter frei. Trotzdem fahren Sie am besten ab Bad Vilbel über die B521 Richtung Frankfurt und dann auf die A661. Wer in Richtung Bad Homburg unterwegs ist, bitte ab Bad Vilbel über Niedererlenbach fahren. Gute Fahrt bei sehr, sehr schönem Wetter draußen. Martin Gutt hat alle Details. Auch heute geht es hier in Rhein-Main mit dem Sonnenwetter weiter. Es gibt blauen Himmel und bis zu 11,5 Stunden Sonnenschein. Mit dem heutigen Freitag haben wir übrigens in den ersten 11 Tagen vom März schon fast so viel Sonne abgekriegt, wie sonst normal erst in einem ganzen Monat. Und frühestens heute Abend mogeln sich dann dickere Wolken hinzu. Bis dahin gibt es noch mildere 7 bis 14 Grad. Der Trend ist ein bisschen wolkiger jetzt am Wochenende, aber es scheint immer noch zeitweise die Sonne mit 11 Grad morgen am Samstag und 13 am Sonntag. Guten Morgen Hessen. Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle und Daniel Fischer. Guten Morgen, kurz vor 9. Sie haben ganz viele Hilfsaktionen für die Ukraine. Wir sprechen heute sehr ausführlich drüber bei FFH. Hessen hilft und das ja in ganz toller, kleiner oder größerer, einfach verschiedener Art. Im Schlitzerland in Osthessen zum Beispiel, da steht ein ganzes Dorf auf für die Ukraine. Schlitzbernshausen hat gebacken, gebastelt und wird grillen. Alle Details in 5 Minuten. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Hessen. Shadow in the dark, shadow in the dark. I know what you've been through. Trouble in your heart, trouble in your heart. where no one's ever been to. I know you've been hurt before. Don't want you to hurt no more. Let me get to you. Every time you're down, lying on the ground, let me lie with you. Let me be around, let me be around. We all got our issues. I know you've been hurt before. Don't want you to hurt no more. Just remember, when the world is crashing down, then I'll be here. Tell me what I lie to you. Tell me what I lie. And when I say I'll be around to dry your tears, tell me what I lie to you. Tell me what I lie. When the world is crashing down, what a lie, what a lie to you. What a lie, what a lie to you. What a lie, what a lie to you. What a lie, what a lie to you. Love ain't no casino. Cause the day we open up is the day we learn to love. Let me get to you. Sundown, but the stars come out. Come around, let me love you now. I want you to remember when the world is crashing down, then I'll be. FFH. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down.